Wir wollen Ihnen eine Geschichte erzählen. Eine Liebesgeschichte aus unseren Tagen. Und ich darf nicht verschweigen, dass empfindsame Seelen Sie vielleicht für traurig halten mögen. Der Himmel mag wissen, warum Liebesgeschichten so oft einen Hang zum Traurigen haben. Ob es vielleicht daran liegt, dass die Dichter aus Mitleid schreiben? Die Menschen lieben es, Mitleid zu haben. Andere werden sagen, diese Liebesgeschichte sei nun zwar nicht durchwegs fröhlich, aber doch zum größten Teil. Und wieder andere werden überhaupt alles abtun, weil sie denken, es sei unwahr. Aber darauf kommt es nicht an. In allen Liebesgeschichten steckt Glücklichsein und Traurigkeit und Unwahrheit. Es hängt von der eigenen Stimmung ab, wie man sie aufnimmt. Wen die Geliebte gerade verlassen hat, der wird hier Lügen vermuten, genauso wie der, dessen letztes Happy End schon zu weit zurückliegt, als dass er sich daran noch gern erinnert. Wer gerade in einer Zeit schöpferischer Pause verharrt, wird sicher auf neue Anregungen gespannt sein. Wer wirklich liebt, mag sich vielleicht selbst im Spiegel sehen. Und wer notorisch misstrauisch ist, wird befriedigt feststellen können, dass er Recht behalten hat. Beginnen wir. Beginnen wir mit »Es war einmal«. Glauben wir ruhig den Verliebten, eine Liebesgeschichte sei ein Märchen, wenngleich eines ohne Moral. Auch unsere Geschichte macht davon keine Ausnahme. Der Vorhang öffnet sich. Die Welt von heute. Zwei Menschen. Irgendwo er? Name? Alexei Denikin. Ja, richtig, Genosse Denikin. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Hier ist Ihr Pass und Ihre Papiere. Sie werden als beigeordneter Dolmetscher mit unserem Außenminister zur Konferenz reisen. Gratuliere Ihnen zu dieser Auszeichnung. Oh, ja, es ist eine Auszeichnung. Sie sind noch jung, Genosse Denikin. Ist das bestimmt kein Irrtum? Steht dort wirklich Alexei Petrovich Denikin aus Wodwojansk? Alles in Ordnung. Wir wissen schon, warum unsere Wahl auf Sie gefallen ist. Zwar frisch von der Dolmetscherschule, doch ein Könner. Und ein Glückspilz. Mancher würde sicher gern mit Ihnen tauschen. Ich kann es noch gar nicht fassen. Ich hatte überhaupt nicht mehr damit gerechnet. Schon gut. Sie wissen, ich habe die organisatorische Leitung unserer Abordnung. Ich hoffe, dass wir gut miteinander auskommen. Hier übergebe ich Ihnen zwei Schecks. Mit diesem müssen Sie Ihre Ausgaben im Ausland bestreiten und mit dem da, es sind 1000 Rubel, gehen Sie ins Sofkommerz. Sie wissen, das große Kaufhaus für die Staatsbeamten auf dem Moskwaplatz. Dort kleiden Sie sich neu ein, nach dieser Liste. Und unser Zug fährt heute Nacht. Und irgendwo Sie. Was? Was sagen Sie da? Ich kann Sie so schlecht verstehen. Sprechen Sie doch lauter. Wie? Miss Wilson erwartet ein Baby? Natürlich, dann kann sie nicht mit zur Konferenz, ist doch klar. Ja, aber wen nehmen wir an ihre Stelle? So, das wissen Sie nicht. Meine Herren, morgen früh fliegt der Chef nach Europa und Sie haben keine zweite Sekretärin für ihn. Sind Sie verrückt? Nehmen Sie irgendjemand, irgendeine von den Feen in unserem Hause, die schon was Ähnliches gemacht haben. Nur nicht zu sehr Pin-up. Ein normales Mädchen. Was? Ja, der Minister ist Methodist. Wen? Miss Phoebe-Titus? Moment, ich schreibe. Phoebe-Titus, geboren am 21. Juni... Juli 1931 aus Silver Creek, Indiana. Ja, in Ordnung. Schicken Sie Miss Titus gleich zu mir. Ja? Ah, Sie sind Miss Titus. Morgen früh fliegen Sie nach Europa als zweite Sekretärin. Miss Wilson ist leider verhindert. Ja, gern, aber... Reden Sie nicht herum, wir dürfen keine Zeit verlieren. Wissen Sie, worum es geht? Nein, ich weiß wirklich nicht. Außerdem... Ja, lesen Sie nie die Zeitung, Miss Titus? Es ist Vier-Mächte-Konferenz. Ja, aber mein Urlaub beginnt übermorgen. Ich habe schon Karten nach Florida. Und die geben Sie ganz einfach zurück? Oh Gott, ich hatte mich so gefreut. Nein, seien Sie bitte nicht traurig, Miss Titus. Dann fahren Sie eben etwas später nach Florida. Europa ist auch ganz nett. Sie werden mir sicher bald recht geben. Der Zufall stellt die Weichen. Und die Züge sind bereits unterwegs. Alle die anderen, Diplomaten, Minister, Sekretäre und Delegierte, sie werden zu Akteuren eines großen und erregenden Spiels. Aber sie werden zu Randfiguren in unserer Geschichte. Und er und sie, sie sollen es selbst erzählen. So begann meine Reise. Die erste große Reise meines Lebens. Abgesehen von meiner Fahrt von Wodwojansk zur Hauptstadt, als ich 20 Jahre alt war und das Stipendium für die Dolmetscherakademie antrat. Am Nachmittag hatte ich noch meine notwendigen 7 Sachen eingekauft. Einen dunklen Anzug und viele Kleinigkeiten. Dann verabschiedete ich mich von Natascha. Sie hatte mir noch ein großes Paket Pfannkuchen in die Hand gedrückt, die gute alte Tante, und einen Berg von Butterbroten. Und Grisha, der Kleine, gab mir einen Zettel, damit ich ja nicht vergesse, in meiner Ansichtskarte zu schreiben. Natürlich mit einer seltenen Marke. Und schon stand ich mit meinem Koffer spätabends auf dem Brianzker Bahnhof. Ein Salonwagen für die Konferenzteilnehmer wurde angehängt und dann ging es los. Ich hätte unserem Staatssekretär die Augen auskratzen können. Mein schöner Urlaub in Florida. Ein Jahr hatte ich gespart, um mit Dipsy dorthin zu reisen. Ganz vornehm sollte es zugehen. Stattdessen saß ich im Kurierflugzeug des Chefs. Miss Winter, das ist unsere erste Sekretärin, versuchte zwar mich immer zu trösten, das fiel einem direkt auf die Nerven. Sie dürfen sich das nicht so zu Herzen nehmen, Kleines. Mir ist es auch schon passiert. Ach, Miss Winter. Sie kennen doch meinen Fred, nicht? Aber das ganze Ministerium kennt doch Fred. Der lange wissen Sie, der mich seit 4 Jahren jeden Dienstag und Freitagabend abholt. Unsere Mädchen sagen immer, da steht Fred pünktlich wie die Feuerwehr. Jetzt ist gleich Büroschluss. Ja, mit Fred wollte ich mich schon 4-mal verloben. Aber jedes Mal kam etwas dazwischen. Eine Reise nach Japan, dann UNO-Sitzung in New York, Konferenz in Berlin und immer hieß es, Miss Winter, seien Sie so freundlich und packen Sie schnell Ihren Koffer. Oh, Fred ist mächtig wütend über die amerikanische Außenpolitik. Das bin ich aber auch, Miss Winter. Morgen Abend könnte ich schon in Key West am Strand liegen. Vielleicht kommen wir in Europa auch zum Schwimmen. Ein paar freie Stunden fallen für uns immer ab. Oh, da gibt es schicke Franzosen. Oh, hört sie auf. Soll ich Ihnen mal mein neues Strandkostüm zeigen? Ja? $38. Nun, meine Damen, bereiten Sie sich schon auf Ihre Pflichten vor. Nein, Herr Staatssekretär, wir trösten noch unsere Kleinen. Aber, Miss Titus, schauen Sie doch mal nach unten. Da sind schon die Bermudas. Eine herrliche Reise. Florida werden Sie immer noch sehen. 3 Tage später kamen wir an. Genosse Tschamochin erklärte uns zur Begrüßung liebenswürdig. Es wird hier hart gearbeitet. Jeder von Ihnen bekommt einen genauen Plan. Zu einem Privatleben dürfte kaum Zeit für Sie sein. Eines lege ich Ihnen aber besonders ans Herz. Hüten Sie sich vor den Presseleuten. Bedenken Sie bei jedem Schritt, den Sie tun und bei jedem Wort, das Sie sagen, dass Sie die Repräsentanten unseres Volkes sind. Von jedem Einzelnen hängt das Gelingen dieses Treffens ab. Haben Sie das verstanden? Jawohl, Genosse Tschamochin. Dann gehen Sie jetzt an die Arbeit. Genosse Denikin. Ja, Genosse Tschamochin. Ich habe gleich einen Auftrag für Sie. Mit den Amerikanern sind Schwierigkeiten wegen der Tagesordnung aufgetreten. Sie fahren sofort mit unserem Chefdelegierten Genosse Lasky und dolmetschen. Es stellte sich heraus, dass Lasky noch zu der alten Diplomatengruppe gehörte, die ihren Ehrgeiz darin sah, außer Russisch keine andere Sprache zu beherrschen. Übrigens war dieser Tag einer der heißesten im Jahr. Ich war noch todmüde von der Fahrt und musste trotzdem nun gleich meine Feuertaufe bestehen. Und Genosse Lasky, der lange Zeit Botschafter in Südamerika gewesen war und infolgedessen nur Brasil-Zigarren rauchte, redete im Auto unentwegt auf mich ein. Sie brauchen keine Angst zu haben, junger Freund. Heute wird es noch ganz harmlos sein. Man beriecht sich gegenseitig wohlwollend. Und wir wollen die Amerikaner ein wenig testen. Das macht man nach alter Sitte derart, dass man die Tagesordnung etwas zu verändern wünscht. Ja. Haben Sie übrigens die Broschüre von Tschamochin gelesen? Wie verhalte ich mich im Ausland? Wir mussten sie auf der Akademie auswendig lernen. Sehr gut, wir entwickeln uns. Als ich vor 30 Jahren als erster Botschafter nach Chile kam, klappte die Geldüberweisung so schlecht, dass wir oft monatelang auf Kredit leben mussten. Wir konnten uns nicht mal Dolmetscher leisten. Unser Ruf war nicht der beste. Schließlich wollte uns kein Taxichauffeur mehr befördern. Sind heute auch schon die Engländer und Franzosen da? Sie sind ein Witzbold, junger Freund. Wissen Sie, was der Alte immer scherzhaft sagt? Die Franzosen laden wir nur ein, weil sie vorzügliche Partys zu geben verstehen, und die Engländer, weil sie so eine charmante Königin haben. Ist das die Kunst unserer Diplomatie? Na ja, so ungefähr. Ich übertreibe ein bisschen, denn ich bin ein Spaßvogel, junger Freund. Rauchen Sie eine Zigarre? Besten Dank. Ich habe gehört, Sie sind ein fixer Kerl. Sie können ruhig Onkelchen zu mir sagen. Ich bin noch vom alten Schlag. Ein vorzüglicher Tabak. Hm? Etwas scharf. Echte Brasil. Ich lege sie vorher 3 Tage in Wodka. Ein Rezept von Lenin. Ich begann nach ein paar Zügen zu begreifen, warum Lenin so früh von uns gegangen ist. Mir wurde speiübel. Und gerade in diesem Augenblick langten wir vor dem Gebäude der Amerikaner an. Ich war aufgeregt wie ein Schuljunge. Sind Sie fertig, Miss Titus? Sie müssen genau aufpassen. Mr. Miller ist sehr streng. Sind das heute schon richtige Russen? Oh, ich bin so aufgeregt. Ich habe noch nie Russen gesehen, nur im Film. Ich glaube, ich habe Angst. Angst? Vor denen da? Kommen Sie mal ins Fenster, Sie steigen gerade aus dem Auto. Da vorne da, der Kleine, das ist Lasky. Na, früher sollte er mal Botschafter gewesen sein. Dahinter der würdige Alte mit dem Bürstenhaar, das ist der Stenografensekretär. Die beiden sind unzertrennlich. Wir nennen sie seit Ewigkeit die Genossen Reo, Mühr und Celsius. An ihnen messen wir das zu erwartende Klima. Tja, dann der junge Mann, das ist wahrscheinlich der Dolmetscher. Auf den müssen Sie immer achten, Miss Titus. Der ist für Sie der wichtigste Mann in der ganzen Konferenz. Ja, an die Force in flutlichen Moden, da müssen Sie sich gewöhnen. Ah, es ist soweit, kommen Sie. Damit fing für mich die Konferenz an. Ich betrat den Raum mit Miss Winter. Die Russen wurden uns vorgestellt. Mr. Miller, unser Unterstaatssekretär, machte das. Als Letztem musste ich dem jungen Dolmetscher die Hand geben. Das hier ist Herr Alexei Denikin. Herr Denikin, der Dolmetscher. Sehr angenehm. Phoebe Titus. Bitte, nehmen wir Platz. Oh, ich hatte vor den Russen Angst. Vor allem, wenn sie sich miteinander unterhielten in ihrer eigenartigen Sprache. Vor Aufregung konnte ich kaum richtig schreiben. Und Miller riss mir alle paar Minuten meine Zettel aus der Hand und machte sich Berge von Notizen. Es ging sehr heftig zu. Oh. Und dann passierte mir das Missgeschick. Ich hatte kein Papier mehr, nicht ein einziges Blatt. Links saß Miller, rechts die Russen. Im selben Moment flüsterte mir Miller zu. Schreiben Sie das ganz genau auf, Miss Titus. Das ist unerhört wichtig. Schreiben Sie, schreiben Sie. Ich hätte am liebsten geweint. Ich sah schon die ganze wichtige Konferenz auffliegen, nur weil ich keine Blätter mehr hatte. Oh. Welche Situation für die amerikanische Politik. Eine Sekunde nach der anderen verstrich. Pausenlos wurde geredet. Ich konnte nicht mitschreiben. Ratlos blickte ich um mich. Da schob mir der junge Russe heimlich seinen neuen dicken Stenogrammblock herüber. Ich hätte ihm um den Hals fallen können. Ich stammelte. Vielen Dank. Oh, vielen Dank. Haben Sie alles? Nein. Moment. Verzeihen Sie, meine Herren. Herr Lasky möchte seinen Standpunkt noch einmal präzisieren. Gestatten Sie, dass ich die Hauptpunkte nochmals wiederhole. So wurden wir noch einmal gerettet. Und nun hatte ich gar kein bisschen Angst mehr vor den Russen. Erst recht nicht vor dem jungen Dolmetscher. Er lächelte so nett, so schüchtern. Er hatte so traurige braune Augen. Er tat mir so leid, weil er einen derart unmöglichen Anzug tragen musste. Und er hatte so hübsche Hände. Gott Gott sei Dank, das haben wir großartig geschafft. Die Amerikaner haben in allen Punkten nachgegeben. Und Sie waren ausgezeichnet, junger Freund. Oh, danke, Genosse Lasky. Der Alte wird mit uns zufrieden sein. Während Lasky gleich zum Minister fuhr, um zu berichten, ging ich zu Bett. Vorher ließ ich mir noch ein paar neue Stenogrammblöcke geben. Für alle Fälle. Immerzu musste ich an die kleine Amerikanerin denken. Ich sah ihre hilflosen Augen, als sie nicht wusste, was sie tun sollte. Ich konnte gar nicht einschlafen, denn irgendwie fragte es in mir, ob ich sie wohl wiedersehen werde. Und ich wusste gar nicht, warum. Auch ich wollte ihn wiedersehen. Ich wollte ihm seinen Stenogrammblock wiedergeben. Es war gutes Papier, nicht so hart wie bei uns in den Staaten. Und dann musste ich ihm doch auch danken für seine Aufmerksamkeit. An jenem Abend musste er so schnell fort. Und dann der erste Tag der Konferenz. Hunderte und Tausende von Menschen standen an den Straßen, als wir hindurchfuhren. Vor dem Palais wehten viele, viele Fahnen, nagelneue, bunte Fahnen. Und eine Kapelle spielte Yankee Doodle. So herrlich falsch, wie sonst nur unsere Vereinsband in Silver Creek. Unzählige Fotografen blitzten mit ihren Geräten. Tipsy sagte mir später, ich sei irgendwo auch auf einem Bild gewesen. Dann kam die offizielle Begrüßung. Unser Chef musste noch ein paar Worte ins Mikrofon sprechen. Die Russen nahmen im Saal auf der anderen Seite Platz. Ich und Miss Winter, wir saßen hinter unseren Herrn an einem Seitentisch. Es gab eine Menge zu schreiben, denn wir hatten an diesem ersten Tag den Vorsitz. Zwischendurch schaute ich immer nach den Russen, immer von Neuem. Doch mein junger Dolmetscher war nicht dabei. Ich war der zweiten Gruppe zugeteilt. Ich saß erst am Nachmittag im Konferenzsaal. Und dann musste ich öfters für unseren Chefdolmetscher einspringen. Ich nahm mich mächtig zusammen, denn einmal musste ich mich in die große Rede des Engländers einschalten. Und irgendwie interessierte das unseren Alten, denn er schaute mir bei jedem Wort auf die Lippen. Als mich Lasky wieder ablöste, flüsterte er mir rasch zu: »Gut gemacht, der Alte ist zufrieden mit Ihnen.« Erst danach hatte ich etwas Zeit, mich umzusehen. Aber die Amerikanerin war nicht da. Ja, das lag daran, dass ich nachmittags die Stenogramme ausarbeiten musste und am zweiten Tag war es genauso. Am dritten brachte ich den Block für ihn gar nicht mehr mit. Ich wollte das Ganze vergessen. Denn hier auf der Konferenz war einfach keine Zeit für private Dinge. Es ging nicht. Ich hatte am dritten Tag schon alle Hoffnung aufgegeben. Da kam mir der Zufall zu Hilfe. Genosse Tschamochin rief mich nach dem Mittagessen zu sich. Genosse Denikin? Jawohl. Wir sind nicht unzufrieden mit Ihnen. Und deswegen haben wir Sie auch für einen besonderen Anlass ausgewählt. Heute Abend ist unser Minister ganz privat bei dem Amerikaner eingeladen. Sie werden ihn begleiten. Ich? Auf seinen ausdrücklichen Wunsch? Ich war völlig aus dem Häuschen. Ich, der kleine Dolmetscher aus Wodwojansk, frisch von der Schulbank, ich sollte ihn begleiten, den zweitmächtigsten Mann unseres Reiches, ich ganz allein. Ich würde zusammen sein mit ihm und dem Amerikaner, ganz privat. Vielleicht würde ich sogar die entscheidende Aussprache übersetzen dürfen. Warum eigentlich nicht? Vor Aufregung vergaß ich alles. Ich dachte nicht mehr an die Amerikanerin und erst recht nicht an die Karte für den kleinen Grischa. Ich weiß auch nicht mehr, wie der Nachmittag vorbeiging. Ich sah mich schließlich um 8 Uhr abends im Gesellschaftsanzug mit einem riesen Blumenstrauß in der Villa des Alten. Ein Diener kam. Der Herr Minister wünscht Sie zu sprechen. Ich folgte ihm fast zitternd in einen riesigen Raum. Dort stand der Minister, in Hemdärmeln. Vor dem Spiegel stand er. Ein anderer Diener band ihm gerade die Schleife. Wo sind die Blumen? Alles ist gut. Tschamochin hat gut ausgesucht. Übrigens ist das erste Mal, dass ich einen so jungen Menschen wie Sie dabei habe. Kann Sie öfters gebrauchen, vielleicht. Es hängt von Ihnen ab. Mischa, der Hosenträger drückt. Verzeihung, Exzellenz. Ja, gut, gut, gut. Und den Bund machen Sie etwas weiter, ja? Jawohl, Exzellenz. Danke. Ja, Denikin, Sie werden sich zusammennehmen, was? Gewiss, Exzellenz. Wie alt sind Sie? 25 Jahre, Exzellenz. Und von wo? Aus Wodwojansk, Exzellenz. Handschuhe, bitte. Jawohl, Exzellenz. Wo haben Sie da gewohnt? Ich kenne Wodwojansk ganz gut. Kalininufer, Exzellenz. Ah, wie hat denn das früher geheißen, vor der Revolution? Ich glaube, Sibirskaya. Sibirskaya? Ich glaube, da in der Nähe war ich ein paar Tage. Da war damals so ein blödes Denkmal. Die Göttin Justitia vielleicht. Das muss es gewesen sein. Ein furchtbares Monstrum. Eine halbe Stunde später waren wir bei dem Amerikaner. Ein netter alter Herr. Wir waren ganz allein, wir drei. Die beiden unterhielten sich beim Essen so lebhaft, dass ich kaum einen Bissen zum Munde bekam. Doch ich selbst hätte das kaum gemerkt, wenn nicht der Amerikaner mich plötzlich angesehen, gelacht und dann gesagt hätte, Sie essen ja überhaupt nichts, junger Freund. Passen Sie auf. Ich werde meinem Kollegen eine wunderbare Schallplatte vorspielen. Sie wird ihm sicher gefallen. Dann haben Sie etwas Ruhe vor uns. Übersetzen Sie das. Es war offenbar mein Schicksal, von allen Leuten mit junger Freund angeredet zu werden. Aber Exzellenz war einverstanden. Die beiden Herren setzten sich in tiefe Sessel, grinsten sich freundlich an, prosteten sich mit irgendeinem wertvollen Wein zu, verbreiteten immense Rauchwolken um sich herum und hörten auf die Musik. Ich aß ein bisschen, doch so recht fehlte mir der Appetit. Als die Platte zu Ende war, hörte ich Exzellenz auf Englisch etwas Rade brechen. Es war schrecklich falsch. Er wollte sich bedanken. Der Amerikaner lächelte höflich und fragte mich, Oh, ich habe es nicht ganz verstanden. Ich half ihm schnell aus der Patsche. Und dann wurde die Unterhaltung mit einem Male ganz ernst. Exzellenz wurde so lebhaft, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Der Amerikaner sagte, Wenn es Ihnen recht ist, setzen wir gleich ein Protokoll auf. Ich verständige meine Sekretärin. Ja, kommen Sie bitte herüber. Ich traute meinen Augen nicht, als er da stand, der junge Russe. Und jetzt trug er einen eleganten Anzug. Er sah aus wie ein Gentleman, wie ein Prinz. Kommen Sie schnell, Miss Titus. Wir machen ein Memorandum. Sind Sie bereit? Nach einer halben Stunde war es endlich fertig. Immer wieder musste ich verbessern, streichen, ein Komma hier verändern, einen Gedankenstrich dort. Und das Ganze waren doch nur 8 Zeilen. 9 Zeilen waren es, bitte, 9 Zeilen. Und danach mussten wir sie abschreiben. Ich sollte den zweisprachigen Text korrigieren. Die beiden Minister gingen so lange in den Garten. Wir sind jetzt ganz allein. Ja, Miss Titus. Ob die Minister lange draußen bleiben werden? Ich weiß es nicht. Hoffentlich. Warum, Mr. Denikin? Ich warte eigentlich seit 3 Tagen darauf. Sie auch? Es ist alles so komisch. Gestern wusste ich noch ganz genau, was ich Ihnen sagen wollte. Sie haben sich überlegt, was Sie mir sagen wollten? Ja, ich muss Ihnen doch danken, Sie haben mir geholfen. Ja, ich wollte Ihnen danken und ja, nur danken. Nur danken. Ich verstehe. Schreiben wir das Protokoll. Das war das erste Mal, dass wir miteinander sprachen. Das Glück hatte den Wunsch verwirklicht. Doch es war nichts. Ich hatte in meiner Fantasie vorher wohl alles überschätzt. Dennoch war ich traurig über diese Begegnung. Und bald wusste ich auch, warum. Ein winziges Wort war daran schuld. Das kleine Wort. Nur. Nur danken wollte sie mir. Und sonst nichts. Und dann überlegte ich mir alles ganz ruhig und vernünftig. Ich hatte sie wiedersehen wollen, weil mein Herz bei ihrem Anblick schneller geschlagen hatte. Doch das Herz musste sich geirrt haben. Ich hatte ihr einen Gefallen tun dürfen, sonst nichts. Es war eine flüchtige Begegnung. Nicht mehr. Wirklich nichts anderes. Nein, ich wollte sie nicht mehr sehen. Wozu auch? Es war besser so. In dieser Nacht habe ich geweint, glaube ich. Vor Wut, vor Enttäuschung über mich selbst. Oh, wie schwer ein Wort wiegen kann, ein einziges Wort, das einen schon reut, wenn es gerade die Lippen verlassen hat. Keine Macht der Welt kann es zurückholen. Ich hatte alles gefühlt, was er dann dachte, was er denken musste. Und ich konnte es nicht wieder gut machen. Warum hat er denn nicht gemerkt, dass ich das alles ganz anders meinte? Sie sind so einsilbig heute, junger Freund. Es ist nichts, Genosse Lastig. Onkelchen sollen Sie doch sagen. Es ist nichts, Onkelchen. Glaube ich nicht. Sie nehmen es mir doch nicht übel, junger Freund, wenn ich Ihnen jetzt etwas sage. Sie wissen, ich bin ein Spaßvogel, hm? Ja, ein großer Spaßvogel. Sie sehen genauso aus, als wären Sie verliebt. Ja, Sie sind verliebt. Verliebt, sagen Sie? Nein. Nein, das kann nicht stimmen. Das ist völlig falsch, Genosse Lasky. Onkelchen, junger Freund, Onkelchen. Onkelchen, gut. Aber Sie irren. So? Denken Sie mal nach. Ich hatte Zeit genug, darüber nachzudenken, denn ich wurde für einige Tage mit Lasky zum internen Dienst abkommandiert. Ich hatte Ruhe genug, denn es stand nicht zu erwarten, dass ich ihr plötzlich wieder begegnen würde. Und schließlich wusste ich, dass ich nicht verliebt war. Gott sei Dank, mein seelisches Gleichgewicht war wieder in Ordnung und Onkelchen brauchte sich nicht mehr über mich zu wundern. Zu diesem Zeitpunkt nahm ich die Sache in die Hand. Die kleine Phoebe war zu mir gekommen und, na ja, sie erzählte mir alles. Ach, diese Jugend. Natürlich wollte sie das ursprünglich nicht, aber nach einer halben Stunde wusste ich doch Bescheid. Und da machte ich es mit Schlauheit. Mein Beitrag zur internationalen Entspannung. Ich setzte mich ans Telefon. Bitte geben Sie mir die französische Botschaft. Hallo? Hallo? Ja, hier die amerikanische Außenstelle. Morgen Abend geben Sie einen Dinner für die Konferenzteilnehmer. Haben Sie die Gästeliste greifbar? Ja? Ja, sehr gut. Welche Dolmetscher bringen die Russen mit? Wie bitte? Ah, Sie stellen die Dolmetscher. Danke, das genügt. Ich blieb am Apparat. Ich spannte die internationalen Verbindungen für meine Zwecke rücksichtslos ein. Bitte die russische Delegation. Herr Tschamachin? Ah, Exzellenz. Ja, bitte. Hier spricht die Sekretärin des amerikanischen Außenministers. Wir hätten eine große Bitte. Wir tun gerne alles, was wir können, meine Gnädige. Wissen Sie, es ist nämlich Folgendes. Hier weilt momentan eine russische Fußballmannschaft. Wir Sekretärinnen haben uns Karten für das Spiel besorgt, das heute Abend stattfindet. Nach dem Match sind wir zusammen mit ihren Landsleuten zu einer Gesellschaft eingeladen. Leider können die Gastgeber keinen Dolmetscher mehr auftreiben. Wir haben auch schon die ganze Stadt abgeklappert. Können Sie uns da nicht helfen? Ja, gerne, meine Gnädigste. Ja, wen könnten wir denn da nehmen? Ja, ich fürchte, die Herren müssen auch mal einen Abend ausspannen. Oh, wollen Sie uns im Stich lassen, Exzellenz? Schicken Sie uns doch Ihren Benjamin. Wissen Sie, den ganz Jungen. Oh, ja, gerade der hätte die Ruhe am meisten nötig. Wir werden ihn unversehrt wieder abliefern. Aber es soll eine Überraschung sein. Können Sie schweigen, Exzellenz? Sie überrumpeln mich, meine Gnädigste. Gut, ich tue es, weil die völkerversöhnende Macht des Sportes unserem Staat außerordentlich wichtig ist. Gott sei Dank. Das war geschafft. Und am Samstagabend um 8 Uhr standen wir, Phoebe und ich, vor dem Tor des Stadions. Ich kann gar nicht begreifen, dass Sie unbedingt zum Fußballspiel wollen. Außerdem ist hier kein Mensch. Findet denn heute überhaupt ein Spiel statt? Aber nun warten Sie doch. Wir sind zu früh gekommen, denke ich. Oh, ich habe keine Lust mehr, Miss Winter. Ich bin heute nicht in der Stimmung, mir ein Fußballspiel... Warum schauen Sie denn immer auf die Straße? Erwarten Sie jemand? Warum winken Sie dem Taxi? Hallo! Hallo, ja! Ja, ja, Sie sind hier richtig. Kommen Sie nur näher. Ja, kommen Sie. Guten Abend. Oh, das ist doch nicht die Möglichkeit. Sie, Miss Titus, was tun Sie denn hier? Das frage ich Sie. Man hat mich hierher bestellt, zu einem Fußballspiel. Ich soll dolmetschen. Nein, das ist ein Zufall. Doch, es hat schon seine Richtigkeit. Nur mir ist ein kleiner Irrtum unterlaufen. Das Spiel, ja, also das Fußballspiel hat schon vor einem Monat stattgefunden. Ach so, schade. Ja, eigentlich ist das sehr schade. Aber das ist doch nicht schlimm, Kinder. Wir fahren in die Stadt zurück, wir bummeln ein bisschen. Aber... Nichts aber dienstlicher Befehl. Einsteigen, Chauffeur in die Stadt zurück, bitte. Das war die erste Station. Ein bayerisches Bierlokal in der Nähe des Marktplatzes. Oh, romantisch. Oh, diese Musik. Ist sie nicht herrlich? Ja, Alexei trauert immer noch seinem Fußballspiel nach. Nein, verstehen Sie, Miss Winter. Meine Pflicht wäre eigentlich... Oh, ich will Sie nicht in Gewissenskonflikte bringen. Sie können ja gehen. So habe ich das nicht gemeint, nur... Wollen Sie zwei Damen allein lassen, Alexei? Nein. Eben. Wir möchten, dass Sie uns ausführen. Ist es bei Ihnen nicht üblich? Doch, doch, natürlich. Na, sehen Sie. Ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung, meine Damen. Sehr gut, Alexei. Herr Ober, bitte bestellen Sie uns ein Taxi. Das war die zweite Station. Café Royal. Den bekannten Vergnügungsetablissements schon etwas näher. Einen Martini, bitte. Ein... Was? Ich werde Ihnen lieber etwas aussuchen, Mr. Denikin. Ich habe da Erfahrung. Zwei Aperitifs, bitte. Sie müssen verzeihen, Miss Winter, wenn ich mich nicht so auskenne. Ich habe zu Hause nur in unseren Studentenlokalen verkehrt. Erzählen Sie uns bitte von Ihrer Heimat. Ist Russland schön? Tja, also es war eine im Wesentlichen geografische Unterhaltung, die sich um Russland bzw. Amerika im Allgemeinen und Silver Creek und Wotwojansk im Besonderen drehte. Es war doch Wotwojansk, nicht wahr, Alexei? Wie bitte, Miss Winter? Es war doch Wotwojansk. Gewiss doch, Miss Winter. Wotwojansk. Oh, er hatte bereits nur noch Augen und Ohren für Vögel. Ich kam mir vor wie die gute alte Tante im Lustspiel, doch ich hatte offenbar eine glücklichere Hand. Es ging alles reibungslos. So, Kinder, ich schlage einen Lokalwechsel vor. Oh ja, aber etwas Intimeres. Nicht wahr, Alexei? Ja, etwas Intimeres. Sie haben recht, etwas Intimeres. Regin aber etwas intimer, doch grundsolid. Darf ich aussuchen? Wir lassen uns gern überraschen. Krimsekt, roten Krimsekt. Diesen hier, Feodosia 48. Oh, fein, Sekt. Sie kennen sich gut aus hier, Miss Winter. Oh Gott, es bringt der Beruf mit sich. Alle Nasen lang Konferenz, mal hier, mal dort. Ha, ich kenne die Welt. New York kenne ich nicht so gut. Wollen wir tanzen, Miss Phoebe? Sie gestatten doch, Miss Winter? Natürlich gestattete ich. Und dann, nach einigen Tangos und Blues, schlug Alexei vor... Paris bei Nacht. Paris bei Nacht. Varieté, viel Fleisch, viel Beine, ein Zauberkünstler, himbeerfarbene Beleuchtung. Wir blieben bei Sekt. Wieso kamen Sie auf Paris bei Nacht? Das kann ich nicht sagen. Wir bitten Sie darum, Alexei. Nein. Oh, bitte doch, Alexei. Werden Sie es mir auch nicht sagen? Chamorin hatte uns Jüngere gerade vor diesem Lokal sehr gewarnt. Deswegen dachte ich... Chamorin? Der wollte sicher ungestört bleiben. Wie verstehe ich das? Alexei, schauen Sie mal da ganz hinten in die Ecke. Sehen Sie? Onkelchen Chamorin. Um Himmels Willen. Sofort weg. Gehen Sie hinter mir. Decken Sie meinen Rücken. Gut, Alexei, gehen wir weiter. New Orleans. Da traut sich kein Russe hin. Oh, ist das noch Musik? Sie fallen wohl schon aus dem Anzug, junger Mann. Immer Balalaika ist doch auf die Dauer auch langweilig. Ich weiß nicht. Die Atmosphäre ist, finde ich, sehr, sehr ausgefallen. Sie werden sich schon akklimatisieren, Alexei. Und Sie, Phoebe, Sie trinken jetzt brav einen Gin. Okay. Ich tanze so lange mit Alexei. Ich tanze nämlich auch gerne. Was ist das für ein Tanz? Freds Lieblingstanz. Cool Jazz. Wie bitte? Was ist das? Ha. Cool Jazz. Es war ein wundervoller Abend. Zwar hatte ich einige Befürchtungen, was Chamorin vielleicht sagen würde, aber kein Mensch nahm von meiner Exkursion Notiz. Und bald merkte ich, dass auch verschiedene andere in dieser Nacht privat unterwegs gewesen sein mussten. Nicht nur Chamorin machte einen recht verkaterten Eindruck, von Lasky ganz abgesehen, der sich bei den Franzosen maßlos betrunken hatte. Selbst der Senior unserer Gruppe, der alte Vraschek, war in einem Spielsalon gewesen und hatte $700 gewonnen. Wertvolle Devisen, die er danach einzeln und heimlich gegen Rubel einzutauschen versuchte. Die folgenden Tage waren himmlisch. Fast jeden Tag konnte ich Alexei zumindest von Weitem sehen. Wir schrieben uns viele Briefe, die wir uns heimlich und oft auf Umwegen zusteckten. Ich kannte sein Mienenspiel bald so gut, dass wir uns mit Augen und Lippen richtig unterhalten konnten, selbst im ärgsten Konferenzgetümmel. Ja, wir sprachen sogar öfters miteinander, draußen auf den Gängen. Und dreimal konnten wir sogar zusammen Mittagessen. Gerade das war nicht ganz einfach. Aber bald hatte ich den Dreh heraus. Ich nahm mir nach der mittäglichen Unterbrechung immer so viel Arbeit mit, dass Chamorin schließlich sagte... Hey, Genosse Denikin. Ja, bitte. Ihren Fleiß in allen Ehren, es könnte mancher davon lernen. Doch für Sie wäre es doch zweifellos bequemer, wenn Sie zum Mittagessen in der Stadt blieben und sich den weiten Weg zu unserem Quartier sparten. Ist es recht so? Und ob mir das recht war? Das Suchen auf der Speisekarte war schon allein schön. Ich bestellte Alexei, was er noch nicht kannte, und er mir, was ich noch nicht gegessen hatte. Und einmal musste ich sogar an Kaviar. Früher mochte ich das Zeug überhaupt nicht. Jetzt fand ich es köstlich. Und am nächsten Tag schrieb mir Alexei einen ganzen Bogen voll über Kaviarsorten. Wir dachten gar nicht daran, dass die Konferenz sich ihrem Ende näherte. Es ging alles so schnell, viel zu schnell. Eines Morgens erklärte Chamorin in der Hotelhalle, heute Nachmittag ist unsere Mission beendet. Wir kehren in zwei Gruppen zurück. Die erste startet morgen, Sonntag in der Früh, mit dem Zug des Ministers. Die zweite morgen Nacht, zusammen mit dem Hilfspersonal und den unteren Stäben. Ja, Herr Genosse Denikin. Ja, bitte. Sie gehören eigentlich zur ersten Gruppe. Doch ich glaube, Sie haben mit am meisten gearbeitet. Sie müssen mir mal später erzählen, wie Sie das alles geschafft haben. Und immer mit dem strahlendsten Gesicht von der Welt. Also Sie dürfen sich morgen noch die Stadt ansehen und sich einen freien Tag machen. An Ihrer Stelle fährt der alte Vraschek, dieser Halunke. Wieso Halunke? Das wissen Sie nicht. Er hatte doch neulich ein paar $100 gewonnen. Als er sie nicht umtauschen konnte, hat er sie verspielt. Einfach wieder verspielt. Und dazu noch 7.000 Rubel, die meine andere leichtsinnigerweise geliehen hatten. Darunter auch ich. Ja. Alter schützt vor Torheit nicht. Das alles interessierte mich ja so wenig. Ich dachte nur noch an den Sonntag. Ich auch. Mein Herz tat mir direkt ein bisschen weh vor Freude und Erwartung. Und wir wussten auch schon, was wir tun wollten. Jeden Tag hatten wir davon gesprochen. Wir wollten in den berühmten Park von Bellevue. Ja, Bellevue am See. Dorthin fährt man mit einer Vorortbahn. Eine winzige Lokomotive, einige rot gestrichene Wägelchen, alles uralt. Und eine Fahrt durch blühende Gärten, durch Weinberge und Zypressenhaine. An der Endstation ist ein kleines Kastell und dahinter erstreckt sich der Park. Ein riesiger Park, so groß, dass ich mich sicher verlaufen hätte, wenn nicht Alexei dabei gewesen wäre. Dann lagen wir in der Sonne. Ich zog mein Florida-Kostüm an, denn ich wollte doch etwas braun werden. Ja, das war fast eine fixe Idee. Immer wieder sagte sie, ich will mich ein wenig einreiben. Drehen Sie sich bitte um, Alexei. Sie haben schöne Schultern, Phoebe. Ach, ich denke, Sie sind zu mager. Miss Winter sagt es jedenfalls. Oh, dann hat sie aber Unrecht. Ich finde... ja, ich finde Sie entzückend, Phoebe. Das haben Sie noch nie zu mir gesagt. Wollen Sie schmeicheln? Oder meinen Sie das wirklich, Alexei? Ich meine es wirklich. Sie sagen das so, dass ich es glauben muss. Sagen Sie, haben Sie, ich meine, sind die Mädchen nett in Ihrer Heimat? Ich kann das eigentlich gar nicht beurteilen, denn bis jetzt hatte ich kaum Zeit dazu. Oh. Ich habe meinen Beruf gelernt und immer gearbeitet. Auf der Akademie hielten wir gute Kameradschaft miteinander. Die Mädchen halfen uns und wir halfen ihnen. Wir hörten uns Vokabeln ab und unterhielten uns in fremden Sprachen. Doch ob sie hübsch waren... Ich habe noch nie daran gedacht. Es ist alles so eigenartig, Alexei. Ich habe so wenig von Ihrem Lande gewusst. Als ich Sie das erste Mal sah, hatte ich schrecklich Angst vor Ihren Landsleuten, vor Ihrer Sprache. Ich dachte, alle wären bös oder traurig, immer eins von beiden. Oder ich dachte an ein Bild aus einem muffigen Schulbuch. Eine fremdartige Kirche mit komischen, kugeligen Türmen inmitten einer weiten, unendlichen Steppe. Und dann dachte ich an einen grässlichen Schnaps, dass sie alle so viel davon trinken. Ja, Wodka. Ja, und das ist einfach dumm. Bei uns trinkt man Whisky. Ich schäme mich, dass ich so wenig gewusst und dass ich so Schlechtes gedacht habe. Ich finde sie nämlich sehr nett, Alexei. Viel netter als... Ja, nun bin ich kein bisschen traurig darüber, dass ich nicht nach Florida gekommen bin. Mir ging es genauso, Phoebe. Wir wissen eigentlich viel zu wenig voneinander. Ich dachte immer, alle Amerikanerinnen lebten nur für Nylons, Autos und Flirt, für eigenartige Tänze und dergleichen. Das ist so falsch. Ich weiß gar nicht, wie so etwas möglich war. Ihr seid so weit fort von uns. Man muss halt denen glauben, die davon erzählen. Und ich denke mir, sie sehen es nicht immer mit den richtigen Augen. Sie sehen Einrichtungen und nicht die Menschen selbst. Vielleicht, Phoebe. Das liegt sicher an den alten Männern. Es wäre ganz anders, wenn wir zu bestimmen hätten. Miss Winter sagt es auch. Oh, Miss Winter weiß Bescheid. Es war doch riesig nett von ihr, dass sie uns geholfen hat. Ich war damals so traurig. Wissen Sie noch? Sie auch, Alexei. Nicht wahr? Vielleicht hätte ich Ihnen dann alles in einem Brief geschrieben. Ich hätte sofort geantwortet, ganz sofort. Ich hätte Ihnen alles gesagt, was... Was? Nun, alles. Ich kann es nicht aussprechen, Alexei. Es klingt sicher komisch. Ich traue mich nicht. Soll ich Ihnen sagen, was ich geschrieben hätte, Phoebe? Ja, Alexei. Nein, nein, bitte nicht. Vielleicht ist es etwas anderes, oder? Ich meine, es müsste dasselbe sein. Wollen wir es ausprobieren? Ich weiß ja nicht wie. Wir schreiben es auf einen Zettel, das, was wir sagen wollten. Ich gebe Ihnen meinen und Sie mir Ihren. Ich habe nichts zu schreiben. Ich schreibe es zuerst und dann Sie. Jetzt gleich? Wollen wir nicht noch ein bisschen damit warten? Nein, Phoebe. Es wird doch gar nicht schwer. Sie schreiben schon. So wenig? Nur einen Satz? Darf ich ihn lesen? Erst kommen Sie. Ich muss eine Zigarette dazu rauchen. Ich bin fertig. Es ist aber auch ganz kurz. Jetzt tauschen wir aus. Gleich? Jetzt? Thank you. Sie sind ganz still. Phoebe? Sie haben dasselbe geschrieben wie ich. Ich weiß es. Ist es wahr? Es ist wahr, Phoebe. Ich bin ganz, ganz, ganz schrecklich glücklich. Und Sie machen ein so ernstes Gesicht. Das sieht nur so aus. Es sieht wirklich nur so aus. Geben Sie mir den Zettel, Alexei. Etwas fehlt noch. Ich werde es dazu schreiben. So. Ich habe es gelesen, Phoebe. Nun? Ich. Wir werden... Wir schließen am besten die Augen. Nicht wahr? Ja, was gibt es jetzt noch zu erzählen? Jeder mag es selbst weiter dichten. Kühn oder zaghaft, schüchtern oder keck. Aber eins wollen wir Ihnen nicht vorenthalten, den Schluss unserer Geschichte. Möglich, dass sie hier schon zu Ende ist. Möglich aber auch, dass sie weitergeht. Begeben wir uns auf den Flugplatz, denn eine Geschichte aus unseren Tagen könnte dort zu Ende gehen. Beeilen Sie sich, Phoebe. In ein paar Minuten fliegen wir. Ja, ja, ich komme schon. Ich warte nur auf Alexei natürlich. Ja, ja. Na, pünktlich ist er gerade nicht. Halten Sie bitte meine Kamera. Ich will einen neuen Film einspannen. Ach, dort kommt er. Er trägt einen Blumenstrauß. Zum Abschied bekommen Sie sogar einen Blumenstrauß, wie im Film. Da sind Sie ja. Ich komme fast zu spät. Schnell, schnell, stellt euch beide nebeneinander. Gebt euch die Hand. Ja, lächelt euch an. Ja, so ist es gut. Sie fotografieren uns, Miss Winter. Na klar, ich möchte doch euer Bild der Nachwelt erhalten. Auf der nächsten Konferenz werden Sie einen Abzug bekommen, Alexei. Bitte nicht bewegen. So, danke. Aufnahme ist fertig. Tja, ja, nun kann ich ja wohl gehen. Auf Wiedersehen, Alexei. Und schauen Sie der kleinen Phoebe nicht zu tief in die Augen. Die Amerikanerinnen sind schrecklich romantisch. Adieu! Adieu, Miss Winter. Schau, Phoebe, ich habe dir diese Blumen mitgebracht und dieses Paket. Ein Paket? Ja. Es ist etwas Kaviar. Ein paar Büchsen. Sie stammen aus dem Küchenbestand unseres Ministers. Ich werde sie gar nicht essen mögen vor Traurigkeit, Alexei. Sie werden dir schon schmecken. Und dann wirst du an mich denken, kleine Phoebe. Stimmt, werde ich das. Ich habe dir auch etwas mitgebracht. Ein kleines Andenken. Nein, mach es nicht gleich auf. Es ist nur ein buntes Hemd aus Nylon, wie man es bei uns trägt am Strand von Florida, verstehst du? Es ist mein Name darauf gedruckt. 77 Mal steht er darauf. Ich habe nachgezählt. Achtung, Achtung. Zu der Sondermaschine des State Department bitte einsteigen. Der Start ist freigegeben. Bitte einsteigen. Du musst dich jetzt beeilen, Phoebe. Leb wohl, Alexei. Leb wohl. Wir werden uns wiedersehen. Gewiss, kleine Phoebe. Wir werden uns wiedersehen.